Bitte schön, bitte sehr. Bis bald. Bitte schön, bitte sehr. Bis bald. Salam alaikum. Salam alaikum. Ist der Anladır ben sana şundan. Bunun içine koy, bunun bunlardan çıktı biliyor musun? Sıra bakma, bunun kalmadı. Ben işte kuyruk koyarım hadi. Два динари на тебе. Знаеш, пусти, можеш да си гостиш, имаш там отиси и един динар пусти. Пет евро си дозу пил. Ама Барселона не гидаш. Бешикташ, тук да и трансфер етмет. Бахтан сам чудин. Бешикташ, гидезек.

Thank you. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe ist meine hin. Ruhe. Meine Ruhe. Mein Herz ist schwer. Mein Herz. Meine Ruhe. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz. Mein Herz. Meine Ruhe. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist hin. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe ist hin. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe. Meine Ruhe. Mein Herz ist schwer. Meine Ruhe ist hin. Er ist da. In about 2 to 3, maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. Wir sind auf dem Mond, wir sind auf dem Mond. Perhaps easier than the simulations of 1/6G that we performed in various simulations on the ground. Das Gehen auf der Mondoberfläche ist erstaunlich elegant und erfreulich anzusehen. For every American, this has to be the proudest day of our lives. They too join with America in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. To redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. In the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. One in their pride in what you have done. Thank you. Thank you.